Samba, ach Senor Gamba, die Senor Rita Rita im Kubaner Tanzpalast. Griff Händers in Haciendas, kritische Pause und Weiß und Blatt für jeder Gast. Jetzt kommt der rechte Fuß, der linke Fuß und dann der Oh-la-la. Das geht beim zweiten Mal, beim dritten Mal bereits so Oh-la-la. Wenn es die Tochter kann, fängt die Mutter an und dann die Oh-mama. Man wackelt mit dem Bauch und manchmal auch dann mit dem Oh-la-la. Das ist so spanisch und so kubanisch, das ist die Tanzmanie, die ganz für mich vermeiden kann. Man schreit Caramba und tanzt den Samba und wenn man fertig ist, fängt man von vorne an. Jetzt kommt der rechte Fuß, der linke Fuß und dann der Oh-la-la. Die ganze Welt macht mit in Wien, Madrid, Paris und Omaha. Damit bei Sambas man gut zusammenpasst, probiert man eine nach dem anderen Partner aus beim Kuss. Jetzt kommt der rechte und dann der linke, da kommt das Oh-la-la und damit ist es Schluss. Man schreibt Caramba und tanzt den Samba und wenn man fertig ist, fängt man von vorne an. Jetzt kommt der rechte Fuß, der linke Fuß und dann der Oh-la-la. Die ganze Welt macht mit in Wien, Madrid, Paris und Omaha. Damit bei Sambas man gut zusammenpasst, probiert man eine nach dem anderen Partner aus beim Kuss. Jetzt kommt der rechte und dann der linke, da kommt das Oh-la-la.